Erster ein Gebet von David. Gott, bitte höre mich, ich brauche Hilfe. Zweiter schütze mein Leben, denn ich gehöre zu dir und vertraue dir. Dritter Herr, sei gut zu mir, denn ich rufe dich den ganzen Tag. Vierter mach mich froh, Herr, denn ich denke nur an dich. Fünfter du bist gut, Herr, und du vergibst allen Menschen gerne. Sechster Gott, höre mein Gebet und achte auf meine laute Stimme. Siebter ich habe Angst und rufe dich, denn du antwortest mir immer. Achter Herr, kein Gott ist wie du und deine Taten sind wunderbar. Neunter alle Völker kommen zu dir und sie ehren deinen Namen, Herr. Zehnter du bist sehr groß und tust Wunder, denn nur du bist Gott. Elfter zeige mir deinen Weg, Gott, damit ich dir immer treu bin. Zwölfter ich danke dir von Herzen und ehre deinen Namen für immer. Dreizehnter deine Liebe ist sehr groß und du hast mein Leben gerettet. Vierzehnter böse Menschen greifen mich an und sie denken nicht an Gott. Fünfzehnter du bist ein guter Gott und du bist geduldig und lieb. Sechzehnter schau mich an und hilf mir und gib mir deine Kraft. Siebzehnter zeige mir ein gutes Zeichen, damit meine Feinde deine Hilfe sehen.